Du kick da dit an, Fritz. Schnell, das Muster einfach sehen. Was hast du denn nun schon wieder, Else? Der verrückte Fischer ist wieder unterwegs und eine ganze Horde bengelt hinter ihm her. Wie der Rattenfänger von Hamel. Und der kleine Arnold ist auch schon dabei. Tatsächlich. Mensch, wie die rumlaufen. So ungewaschen. Und dann offenes Hemd und ein Schlapphut auf dem Kopf. Und die Hosen sehen aus, wie wenn sie sie überm Knie abgeschnitten hätten. Die für unanständige Lieder singen. Nee, weißt du, die armen Eltern von dem Karl, das haben sie nun wirklich nicht verdient, die ollen Fischers. Also wenn das mein Junge wäre, dem würde ich was erzählen. Übers Knie legen würde ich den, der ihm Hören und Sehen verjäht. Hoffentlich lässt sich unser Willi nicht auch noch von denen da anstecken. Der Willi? Das glaube ich nicht. Wo ist er denn überhaupt, der Junge? Willi? Willigen! Berlin-Steglitz um die Jahrhundertwende. Ein verschlafenes Nest. Sonntagmorgen um 7 war normalerweise so gut wie niemand unterwegs. Das hatte sich jedoch geändert, seit ein gewisser Karl Fischer eine bunte, irgendwie merkwürdige Schar von Jungen um sich sammelte und mit ihnen hinaus in die freie Natur zog. Treffpunkt war der Steglitzer Bahnhof. Also stampften die Buben sonntags in aller Frühe durch die noch totenstillen Straßen. Hin und wieder riss ein Pfiff ein paar brave Bürger jäh aus ihren Träumen. »Heil!« riefen sich die Buben zur Begrüßung zu. Einer von ihnen, Hans Breuer, kannte eine Menge Lieder, die er gern zum Besten gab. »Wo soll ich mich hinkehren? Ich tum es, Brüder. Karl Fischer erschien immer als Letzter. Er war der Älteste von allen und trug einen braunen Spitzbart im scharf geschnittenen, energischen Gesicht. Vom Bahnhof aus marschierten sie dann los. Über den Fichteberg nach Dahlem, das damals noch ein Dörfchen mit einer Mühle war. Dort ließ Fischer seine Buben auf einer Wiese lagern und veranstaltete allerlei Spiele mit ihnen. Germanische Tinge waren sehr beliebt. Feierliche Volks- und Gerichtsversammlungen, die die Buben nachstellten. Anschließend badeten oder ruderten sie in der Havel, bevor es nachmittags dann in strammem Marsch nach Steglitz zurückging. Um diese Zeit spazierten dort ordentliche Bürger mit ihren wohlerzogenen Kindern die Albrechtstraße entlang. Eine biedermeierliche Idylle. Bis dann polternde Schritte und lauter Gesang die ungestümen Gesellen um Karl Fischer ankündigten. Mit ihren klobigen Stiefeln stolperten sie über das Pflaster. Der verrückte Fischer, seufzten die Leute kopfschüttelnd. Die sonntägliche Ruhe in Steglitz war empfindlich gestört. Steglitz sollte die Keimzelle einer Jugendbewegung werden, die sich später der Wandervogel nannte. Der Name Karl Fischer ist untrennbar damit verbunden. Sein Stenografielehrer Hermann Hoffmann hatte 1896 einen losen Wanderkreis um sich geschart, für den sich Fischer so sehr begeisterte, dass er daraus eine feste Gemeinschaft bilden wollte. Als Hoffmann Steglitz verließ, übernahm Fischer die Führung. Er war damals noch Schüler. Mit ganzer Tatkraft setzte er sich für seine neue Aufgabe ein, warb leidenschaftlich für die Idee des Wanderns. Die Großstadt verschandelt die Jugend, verbildet ihre Triebe, entfremdet sie immer mehr einer natürlichen, harmonischen Lebensweise. Aus den großen Häusermeeren steigt das große Ideal. Erlöse dich selbst. Ergreife den Wanderstab und suche da draußen den Menschen wieder, den du verloren hast, den einfachen, schlichten, natürlichen Menschen. Wann wir schreiten Seit an Seit und die alten Lieder singen und die Wälder wieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen, mit uns zieht die neue Zeit. Dass Fischer so viele begeisterte Jungen aus den Reihen des Bürgertums um sich scharen konnte, kam nicht von ungefähr. Deutschland hatte sich innerhalb weniger Jahrzehnte vom Agrarstaat zum Industriestaat gewandelt. Dabei war das Bürgertum zwar wohlhabend geworden, der Zugang zur Politik blieb ihm jedoch verwehrt. Ein unbefriedigender Zustand, der sich auch auf die Familie auswirkte. Die Väter konnten der suchenden Jugend außer reger Vereinstätigkeit sowie den üblichen gesellschaftlichen Verpflichtungen kaum lebenswerte Ziele bieten. Äußerlichkeiten wie materielle Sicherheit, Rang und Titel spielten eine große Rolle. Und auf dem Gymnasium herrschte zwischen Lehrern und Schülern ein vorwiegend strenger, fast militärischer Ton. Mechanischer Lehrbetrieb und die Überlastung mit Stoff nahmen den Schülern fast jeglichen Freiraum. Die Berufe schrieben in der Regel die Eltern vor. Musste die Jugendzeit wirklich so freudlos sein? Die Jugendlichen sehnten sich nach echter menschlicher Gemeinschaft und nach einem selbstbestimmten Leben, das nicht unter der ständigen Aufsicht von Schule und Elternhaus stand. Im Wandervogel sahen sie diesen Traum Wirklichkeit werden. Er war ein romantisches Abenteuer in einer zunehmend industrialisierten Welt. Im November 1901 hatte Karl Fischer den offiziellen Wandervogel gegründet. Ausschuss für Schülerfahrten hieß es in der Zusatzbezeichnung. Das war wichtig. Denn damals war es den Schülern strengstens verboten, selbstständige Vereine zu gründen. Karl Fischer, inzwischen Jurastudent, wusste das natürlich und griff deshalb zu einem genialen Trick. Er brachte einige angesehene Männer aus Steglitz zusammen, die seinen Plänen wohlwollend gegenüberstanden. Diesen Elternausschuss präsentierte er dann der Schule als Verein. Seine Aufgaben beschränkten sich im Wesentlichen auf die finanzielle Unterstützung. Er war nichts weiter als ein Aushängeschild, um die Bedenken der Schulbehörde gegen den Wandervogel zu zerstreuen. Der kluge Fischer hielt alle Fäden in seinen Händen. Die Schüler selbst wurden in einem Scholarenbuch geführt. Sie galten nicht als Mitglieder des Vereins, obwohl sie den eigentlichen Wandervogel bildeten. Die Eintragung in das Scholarenbuch erfolgte in sehr feierlicher Form auf Fischers Studentenbude, ein kleines, mit Trödel vollgestopftes Zimmer, in dem Fischer mit viel Würde auf den verbogenen Spiralen eines uralten Kanapees thronte. Wollte ein Neuling in den Kreis der Wandervögel aufgenommen werden, musste er erst einen langen Vortrag Fischers über sich ergehen lassen. Unser Vorbild sind die fahrenden Scholaren des Mittelalters. Du bist noch ein Fuchs, wie alle unerfahrenen Burschen hier genannt werden. Deine Führer heißen Bachanten. Ich selbst bin der Oberbachant. Das Wort Bachant darfst du aber auf keinen Fall mit CCH schreiben. Hast du das verstanden? Ja. Es hat nämlich nichts mit dem Weingott Bacchus zu tun. Das Wort Bachant ist vielmehr eine sogenannte Volksetymologie und kommt von Vagans oder Vagus. Und Vaganten nannte man auch die fahrenden Scholaren, also die Schüler des Mittelalters. Kannst du mir soweit folgen? Ja. Es war durchaus nicht leicht, in Fischers Kreis aufgenommen zu werden. Er, der Oberbachant, war unumschränkter Herrscher. Bewährte Scholaren, so verhieß Fischer dem Neuling, würde er zu Burschen ernennen, bewährte Burschen zu seinen Bachanten. Für den jungen Fuchs war der Eintrag ins Scholarenbuch jedoch das vorrangige Ziel, deswegen stimmte er allem zu. Und so sprach Fischer in Gegenwart zweier Zeugen die Aufnahmeformel. Du hast dich stets so zu führen, dass der Wandervogel durch dich keinen Schaden nimmt. Und du hast mir, dem Oberbachanten, sowie den mir unterstehenden Bachanten, Treue und, wo es gilt, Gehorsam zu erzeigen. Willst du das alles versprechen und somit in den löblichen Stand der fahrenden Scholaren aufgenommen werden, so sage laut und vernehmlich, ja, ich verspreche Respekt, Treue und Gehorsam. Ja, ich verspreche Respekt, Treue und Gehorsam. Habt ihr das alle vernommen? Ja. Ja. Nun empfing Fischer gemessen den Handschlag des jungen Vaganten, der das treue Gelübde besiegeln sollte. Er sah den Neuling durchdringend an und trug ihn schließlich in das berühmte Scholarenbuch ein. Dann begann der gemütliche Teil. Karl Fischer nahm seine Gitarre zur Hand, stimmte virtuos ein Lied an und die anderen fielen ein. Das sind die Herren Studenten, zum Tor hinaus es geht. Auf ihren Instrumenten sie blasen zum Ballett. So besinnlich ging es allerdings nicht immer zu. Neben den mittelalterlichen Vaganten nahmen sich die Wandervögel auch gerne die sogenannten Kunden zum Vorbild, die Landstreicher. Viele Wandervögel übernahmen sogar deren Sprache. Sie klotzten durch die Lande und gingen Platte reißen, wobei sie ein ungewöhnliches Bild boten. Ein Zeitzeuge beschreibt sie als braune, dreckige Jungs mit Schlapphut, ein paar grün-rot-goldene Bänder irgendwo, den Rucksack mit dem rußigen Kochtopf auf dem Buckel und auf der Schulter eine Gitarre. Wenn so ein Bengel des Mittags am See stand, das ausgebrannte Feuer hinter sich, die krumme Tabakspfeife zwischen den Zähnen und trotzig die Schultern emporgereckt, so war es, als ob die Natur ihr Versöhnungsdenkmal schmückt. Das wilde Gebaren, die eigenartige Sprache und auch die seltsame Kleidung, all das wirkte zutiefst revolutionär. Die Wanderkluft war nicht nur zweckmäßig und bequem, sie spiegelte vor allem die innere Einstellung der Jugendlichen wider. So wie die Kleidung frei von Beengungen sein sollte, so wollte man sich auch aller bürgerlichen Konventionen entledigen. Ich will mein Gut verprassen mit Schlemmen, Froh und Spaß. Am stärksten drückte sich dieser Befreiungswille in der sogenannten Fahrt aus. Im altdeutschen Wortsinn bedeutete Fahren so viel wie Wandern, umherziehen. Den Wandervögeln ging es dabei weniger um das Bewältigen einer Wegstrecke. Sie wollten sich vor allem eins fühlen mit der Natur. In den Sommerferien des Jahres 1902 zog beispielsweise der Bachant Breuer mit seiner Schar durch die Rhön über den Spessart bis nach Heidelberg. Im selben Jahr führte Karl Fischer eine Herbstfahrt durch die Lüneburger Heide. Dabei stießen die Jugendlichen oft an die Grenzen ihrer Kraft, denn Tagesmärsche von 40 Kilometern und mehr mit schwerem Rucksack auf dem Buckel waren keine Seltenheit. Völlig neu war die Selbstständigkeit, mit der die Jugendlichen diese Fahrten organisierten. Auch die mageren Mahlzeiten bereiteten sie im Hordentopf selbst zu. Als im Jahr 1904 die erste eigene Zeitschrift erschien, brodelte es bereits im noch jungen Wandervogel. Innerhalb von 2 Jahren hatte sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt. Fischer wuchs die Bewegung über den Kopf. Immer öfter wurde sein autokratischer Führungsstil kritisiert. Viele versagten ihm die Gefolgschaft. Andere wiederum waren mit dem zünftigen Vagantentum nicht mehr einverstanden. Viele dieser Querelen führten schließlich dazu, dass Karl Fischer sein Amt als Oberbachant niederlegte. Enttäuscht kehrte er seiner Heimat den Rücken und ging als Soldat nach China. Der Wandervogel zersplitterte in zahlreiche Bünde, die heftig miteinander konkurrierten. Es entstanden beispielsweise Gruppierungen, in denen man überzeugter Vegetarier oder Abstinenzler sein musste. Geteilter Meinung war man auch darüber, ob Mädchen mitwandern dürften. Nur im Wandervogel Deutscher Bund wurden die Mädchen als vollberechtigte Mitwandernde anerkannt. Dieser Deutsche Bund wurde inzwischen von Hans Breuer geleitet. Breuer selbst hatte sich vom wilden Vaganten zum überzeugten Abstinenzler gewandelt. Er, der früher derbe Lieder gesungen hatte, erweckte nun die schlichten alten Volksweisen zu neuem Leben. Im Zupfgeigenhansel, dem berühmten Wandervogel-Liederbuch, hat er sie vor dem Vergessen bewahrt. Doch auch aus der Jugendbewegung selbst entstanden viele neue Lieder. Wir wollen zu Landhaus fahren, über die Fluren weit, aufwärts zu den klaren Gipfeln der Einsamkeit. In wenigen Jahren hatte sich der Wandervogel im gesamten deutschsprachigen Raum ausgebreitet. 1912 schlossen sich im Wandervogel e.V. die verschiedenen Bünde größtenteils wieder zusammen. Doch dann brach der Erste Weltkrieg aus. Und danach gelang es dem Wandervogel nicht mehr, an die Begeisterung der frühen Jahre anzuknüpfen. ...1933 erstickte die Bewegung in der verordneten Uniformität der Staatsjugend. Aus dem Heil wurde Heil Hitler! Ja, ich verspreche Respekt, Treue und Gehorsam. Traurig, aber nicht zu leugnen. In der Wandervogelbewegung steckte viel nationalsozialistisches Gedankengut. Schon Karl Fischer hatte keine Juden im Wandervogel geduldet und die meisten Bünde schlossen sich diesem Grundsatz an. Darüber hinaus war es den Wandervögeln immer schon auch um die Vereinigung aller Deutschen gegangen. Darin lag auch der Sinn der beliebten Grenzlandfahrten. Deutschtumsarbeit über die Grenzen hinaus lautete das Ziel. Breuer bekannte einst: Es gibt für uns nur einen Wandervogel Deutschland, und das ist, soweit die deutsche Zunge reicht. Doch gleichzeitig hatte die Wandervogelbewegung durchaus positive Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit. Einrichtungen wie das Schulwandern, der Aufenthalt in Schullandheimen oder auch die Schülermitverwaltung sind ohne den Einfluss aus der Jugendbewegung kaum denkbar. Nach 1946 entstanden erneut vereinzelte Wandervogelgruppen. Doch zu einer umfassenden Jugendbewegung kam es nicht mehr. Dazu fehlte etwas Grundlegendes. Die verändernde Kraft der Idee, die dem Wandervogel einst den Aufwind verliehen hatte. Die Sehnsucht nach einem freien Leben in der Natur.